Oh, ich könnte Ihnen so viel erzählen von meinem Papa. Er war ein berühmter Zirkusclown. Papa wie ein Pfeil sprang hinauf auf die Seile, la hopp, la hopp, la hopp. Er spreizte die Beine ganz weit auseinander, sprang hoch in die Luft und steht auf die Hand, la hopp, la hopp, la hopp. Er lachte haha und machte haha, ganz sachte haha und rief la hopp, la hopp, la hopp, la hopp, la hopp, la hopp, la hopp, la hopp. Er ritt auf die Seile und rief immer zu, la hopp, la hopp, la hopp. Das konnte er machen 12 Mal ohne mir, er lachte dazu und fürchte sich nie. Ella hopp, ella hopp, ella hopp, ella hopp, ella hopp, ella hopp, ella hopp, ella hopp, ella hopp, ella hopp, ella hopp, ella hopp. Oh, mein Papa war ein wunderbarer Clown. Oh, mein Papa war ein großer Künstler. Oh, kauf die Seil. Wie war er herrlich anzuschauen? Oh, mein Papa war ein schöner Mann. Ei, wie er lacht, sein Mund, sie sein so breit und rot. Und seine Augen wie Diamanten strahlen. Oh, mein Papa war ein wunderbarer Clown. Oh, mein Papa.